Also legte ich mich schlafen, in der Hoffnung, dass die Geräusche der vorbeiziehenden Jahre verstummen und eine Art von Tod eintreten würde. Aber während ich dort lag, klang die Welt nicht mehr so wie der Ort, den ich verlassen hatte.